Geschichten aus der Umlaufbahn. Diese Stille. Fantastisch. Es scheint, als wäre das eine sehr lange Phase gewesen. Es war wunderbar. Du siehst in jeder Beziehung großartig aus. Du stehst genau richtig. Ein bisschen gegen mich. Gut so. Runter. Recht so? Großartig. Ich gehe bloß einen Bruchteil eines Zentimeters rein. Vielleicht einen Viertel. Ich bin ganz bereit. Es ist offenbar nicht schwierig, sich zu bewegen. Fantastisch. Das ist wirklich interessant. Die Oberfläche ist sehr weich. Hier draußen, wo ich reinstecke. Das ist großartig. Bist du bereit? Kann ich rauskommen? Ja, komm schon. Wunderschön. Großartig. Ist es nicht lustig? Glitschig. Oh, es ist schön. Wirklich. Schön. Einfach schön. Du musst vorsichtig sein. Und immer wissen, wo dein Schwerpunkt ist. Nun strecke deinen Rücken durch. Gut so. Es ist genug Platz. Ich bewege mich jetzt auf und ab. Nun bist du frei. Du reibst ein bisschen gegen mich. Nun beweg deinen... Wieder hinein? Alles ging ausgezeichnet. Das war schön. Sehr glatt. Du siehst gut aus. Schön. Alles sieht gut aus. Ich gehe jetzt hinunter. Das war lustig. Hast du bemerkt, wie du während der Rückzugsphase herumgezuckt bist? Ja, offenbar passierte das, als ich den Stoß aufwärts machte. Du siehst großartig aus. Das war ein gewaltiger Tag. Das kann man wohl sagen. 3 2 1 Das war sehr sexy. Wer sind die Liebenden? Neil Armstrong und Buzz Aldrin. Es muss beim Mondschein gewesen sein. Geschichten aus der Umlaufbahn. Mr. Jones ist tot. Hörspiel von Michael Esser. Mittwoch, 8. Januar 1997. Mr. Jones ist tot. Heute Morgen kam die Nachricht. Herzversagen. Er war 14 Tage oben. Es ging ihm gut. Er hatte die Landung perfekt überstanden. Alle Tests am Boden liefen reibungslos. Bei der Biopsie ist er dann gestorben. Herzversagen in der Narkose. Die Russen werden nicht mehr dazu sagen, jedenfalls nicht so schnell. Die Leute hier haben sehr unterschiedlich auf die Nachricht reagiert. Dr. Friedman und Dr. Snyder kamen zu mir und fragten, ob sie etwas für mich tun könnten. Ich hatte den Eindruck, sie wollten ihr Beileid ausdrücken. Das tut man natürlich nicht bei einem Rhesusaffen. Jedenfalls hatte ich den Eindruck. Nina schickte eine Soundmail aus Oberpfaffenhofen. Wir haben Post! Hi, Greg. Habe gehört, was passiert ist. Ich vermute, es wird dir nahe gehen. Ich wollte nicht anrufen. Ich bin nicht gut darin, wenn es live ist. Nimm bitte dies als Zeichen meiner Anteilnahme. Ich denke an dich und Mr. Jones. Nina. Darf gar nicht daran denken, dass sie ihn jetzt obduzieren und dann wegwerfen. Und die Komplikationen, die noch kommen, davon will ich jetzt auch nichts wissen. Gehe spazieren. Denke an Mr. Jones. Kleiner Nachtrag. In der Kantine haben sie damit begonnen, an der Kasse die Kalorienmenge für jeden Teller zu ermitteln. Es wird mit der Sonde gemacht, die Joseph Weinberg entwickelt hat. Das ist eine nette Spielerei. Hält viele davon ab, die Teller so voll wie sonst zu machen. Wir nehmen jetzt aus Scham voreinander ab. Das ist hübsch, nicht? Mein Diary-Jingle. Bob hat ihn mir gegeben. Er tönt automatisch, wenn ich das Tagebuch öffne. Es ist Donnerstag, der 9. Januar 1997. Die Aufregung könnte größer nicht sein. Die Presse berichtet über den toten Mr. Jones. Tierschutzverbände protestieren. Und um alles politisch korrekt zu halten, denkt die NASA jetzt laut darüber nach, aus dem Bion-Programm auszusteigen. Die Russen machen viel Mist, zugegeben. Aber jetzt auszusteigen, ist genauso viel Mist. Dann kam auch noch der aufgeblasene Kongressabgeordnete, der schon im letzten September das Bion-Programm kippen wollte. Abgeordneter Patridge. Das ist seine Chance, sich bei den Tierschützern beliebt zu machen. Es gibt mehr Tierschutzsympathisanten als Raumfahrtsympathisanten. Deshalb macht er jetzt viel Wind. Was meine Aufgabe bei dem Projekt mit den Affen gewesen sei, hat er mich gefragt. Mit den Affen. Ich bin traurig, habe ich gesagt. Und konnte sehen, dass er in dem Moment wieder mal sicher war, dass wir hier verrückt sind. Ja, ein Irrtum zu glauben, diese Typen verstehen unsere Arbeit. Er hat gefragt, ob die Tierversuche notwendig sind und ob wir alle Bestimmungen zum Schutz der Tiere einhalten. Ich habe ihm gesagt, dass wir nicht kontrollieren können, was die Russen tun. Bion 11 stand unter russischem Kommando. Wenn man es Kommando nennen will. Abgeordneter Petritsch hat geflucht, dass wir den Russen amerikanische Affen für ihre Experimente geben. Ich habe ihm nicht erklärt, dass Mr. Jones eigentlich Multik heißt und ein russischer Affe ist. Wenn Affen überhaupt eine Nationalität haben. Das ist doch völlig absurd. Eine kleine Mail von Inessa ist gekommen. 4 Kreuze und ein Emoticon, mit dem sie ihre Trauer ausdrückt. Beim Mittagessen habe ich am Nebentisch von Patty Vermeer gesessen. Sie ist die schönste Wissenschaftlerin der Welt. Der schmierige Kerl vom Jet Propulsion Laboratory hat sich um sie bemüht. War kein schöner Anblick. Andererseits, solange ich nicht auf sie zugehe, wird das wohl so bleiben. Habe vergessen, Willy zum Geburtstag zu gratulieren. Sonntag, 12. Januar 1997. Fand eine Nachricht von Inessa. Sie möchte die Videobilder von mir. Ich soll sie verschlüsseln und ihr schicken. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Wenn ich es tue, hat sie noch jemand außer mir. Andererseits hat Inessa ein Recht darauf. Sie hätte die Verantwortung für die Videokontrolle. Und sie hat mir den Code gegeben, dass ich auch Zugriff auf die Kamera habe. Als Einziger in der NASA. Und nicht legal. Wenn allerdings herauskommt, dass es Kopien der Bilder von dem Moment gibt, als er sich losgeschnallt und von den Messgeräten und Elektroden gelöst hat, und dass ich sie gemacht habe, ich weiß nicht, was passiert. Inessa ist sehr klug. Und wir werden herausfinden, wie Mr. Jones es gelernt hat. Ich wäre froh, wenn Inessa hier kommen könnte. Habe gehört, die NASA will sich nicht mehr daran beteiligen, Affen in die Umlaufbahn zu bringen. Keine Beteiligung von uns an Bayern 12. Ich habe die nächsten 2 Jahre keinen Job. Inessa sagt, sie hat die Kandidaten für Bayern 12 bereits ausgesucht und das Training mit ihnen begonnen. Ich soll mir mal Gedanken machen, wie wir sie nennen wollen. Diesmal will sie ein Paar, Mann und Frau. Dienstag, 14. Januar 1997. Habe Inessa die Videobilder geschickt, nachdem ich sie noch einmal angesehen habe. Mr. Jones hat sich fachmännisch aus dem Sitz geschnallt und die Anschlüsse an seinem Kopf, an seiner Brust und dem übrigen Körper ebenso fachmännisch gelöst. Ich habe ihm das nicht beigebracht. Inessa hat eine Soundmail geschickt. Wir haben Post! Wir sehen die Kapsel. Sie schwebt am Fallschirm. Der Helikopter fliegt nah an sie heran. Ich kann sie fast anfassen. 4 Minuten. Die Kapsel ist vor 4 Minuten gelandet und wir sind schon da. In circa 20 Minuten werden wir sie öffnen. Vorher muss das Zelt aufgebaut werden, um alle warm zu halten. Es ist minus 35 Grad. Als Mr. Jones aus der Kapsel gehoben wurde, hat er sich umgesehen und alle begrüßt, die er kannte. Mr. Lappig auch, er war aber weniger aufgeregt als Mr. Jones, wie immer. Als Mr. Jones mich ansah, hatte ich das Gefühl, er will wissen, ob ich ihm böse bin. Seine Augen waren sehr neugierig. Ich habe ihn angelächelt und gestreichelt und er schien erleichtert. Greg, das ist nur für dich. Ich glaube, sie haben ihn umgebracht, weil er getan hat, was er getan hat. Liebe Inessa, sag mir, wieso Mr. Jones Mr. Lappig nicht losgeschnallt hat. Wieso hat er das nicht getan? Und wieso hat er auf mich gehört, als ich ihm sagte, er soll sich wieder hinsetzen und anschnallen? Mittwoch, 15. Januar 1997. Das kam heute. Wir haben Post! Greg, im offiziellen Report über die Mission steht nichts davon, dass Mr. Jones sich losgeschnallt und wieder angeschnallt hat. Und wie es aussieht, wird das auch so bleiben. Sie werden es euch nicht sagen. Und da es hier auch nur ein paar Leute wissen, wird es ein Geheimnis bleiben. Das haben sie uns jedenfalls gesagt. Nationale Geheimsache. Ich habe die Bilder, die du mir geschickt hast, angesehen und dann gelöscht. Er hat es so fachmännisch gemacht. Ich habe es ihm nicht beigebracht. Er muss es sich in der Vorbereitungsphase eingeprägt haben. Deine Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, wieso er Mr. Lappig nicht auch losgeschnallt hat. Er mochte ihn, glaube ich, nicht so besonders. Die beiden waren zu verschieden, keine Freunde. Deine zweite Frage kann ich vielleicht beantworten. Er hat deine Stimme erkannt und auf dich hat er immer gehört. Mehr als auf alle anderen. Ich habe einen Makaken gefunden, der ein bisschen wie Mr. Jones ist. Vielleicht können wir mit ihm die Versuche fortsetzen. 2 Jahre intensives Training für eine Aufgabe, die eigentlich nur Menschen interessiert? Dann war Mr. Jones kein gewöhnlicher Makake. Manchmal denke ich, die Russen machen ganz eigenartige medizinische Experimente mit den Tieren. Tut ihr das, Inessa? Versucht ihr sie intelligent zu machen? Donnerstag, 16. Januar 1997. Heute hat sich Patty Vermeer in der Kantine an meinen Tisch gesetzt. Ob Platz wäre, hat sie gefragt. Ich habe mich verschluckt und wahrscheinlich wie ein Idiot geguckt. Ich war verkrampft wie ein Schuljunge. Aber es ging schnell weg, zum Glück. Sie hat mich über Mr. Jones gefragt. Sie weiß, wer ich bin und was ich tue. Tja, die Hinweise verdichten sich, dass wir aus Bayern tatsächlich aussteigen. Die Tierschützer haben einen Bericht veröffentlicht, in dem steht, dass jede Bayern-Mission uns 15 Millionen Dollar kostet. Da war was los, Tiere in die Umlaufbahn zu schicken. Vor allem Primaten, sei ethisch nicht länger zu vertreten und wie der Tod des Affen zeigt, sei es für Tiere keineswegs ungefährlich. Darüber, dass Mr. Jones 2 Tage nach der Landung bei einer Operation gestorben ist, kein Wort. Wenn Sie wüssten, was hier tatsächlich vorgeht. Oh Mann. Unsere Stress-Daddies finden jetzt, dass die Experimente zu teuer und ethisch nicht zu verantworten sind. Sind dieselben Männer, die Milliarden für Rüstungsprojekte bewilligen. Okay. Ich weiß, ich sollte erwachsen werden. Es ist, wie es ist, aber es ist zum Kotzen. Es wird eine Kommission geben, die den Tod von Mr. Jones untersucht. Und ich bin dabei. Habe geträumt, ich flog über den Strand von Seattle. Fällt mir gerade ein. Ich war noch nie in Seattle. Das kam heute. Wir haben Post! Ein Geschenk von Walter und dazu folgender Text. Lieber Greg, ein kleines Geschenk zur Aufmunterung. Packe es vorsichtig aus. Ich hoffe, du kannst es brauchen. Es war teuer. Er ist verrückt. Er will nur, dass ich jetzt so tue, als sei es ein tolles Geschenk und ich hätte es mir immer schon gewünscht. Und dann kann ich mit ihm ein halbes Jahr E-Mail darüber schreiben. Schon gut. Wenn ich so tolle Ideen hätte, dann könnte ich Patty Vermeer solch ein Geschenk schicken und sehen, wie sie reagiert. Aber ich habe nicht so tolle Ideen. Samstag, 25. Januar 1997. Seit 4 Tagen in Moskau und nichts anderes getan als gearbeitet. Die Unterlagen von Mr. Jones durchgesehen und gestaunt, wie präzise die Russen arbeiten. Vieles hier ist so unprofessionell, wie man erwartet. Aber in den wichtigen Dingen sind sie genauso fachmännisch wie wir. Habe das ganze Videomaterial gesehen. Mr. Jones war zu intelligent für einen Makaken. Doch sie scheinen wirklich nicht zu wissen, weshalb er gestorben ist. Die Theorie, er sei aufgrund seiner Intelligenz nicht mehr richtig behandelt worden und dadurch in zu extremen Stress geraten, wird momentan bevorzugt. hat mir angeboten, mit Inessa herauszufinden, was mit Mr. Jones passiert ist und was dazu geführt hat, dass er sich so stark verändert hat. Das Angebot gilt auch für den Fall, dass die NASA aus dem Bayern-Projekt aussteigt. Was sie nicht tun werden. Ich war wirklich gerührt und habe ihnen meine Videoaufzeichnungen gegeben. Sie waren sehr überrascht. Einer hat mich anerkennend gefragt, wie wir Amerikaner es schaffen, alle Sicherheitsbarrieren zu überwinden. Ich glaube, er hält jeden Amerikaner für einen Hacker. Die Russen werden der NASA ganz offiziell die Bilder geben und die NASA wird weiter an Bayern beteiligt bleiben. Immerhin geht es um Affen, deren Intelligenz zunimmt. Da sind schnell ein paar Millionen locker zu machen. Februar 1997. Ich lebe jetzt in Adler, bei Sochi, im Primatenforschungszentrum in Südrussland. Es ist eine andere Welt, wie ein anderer Planet. Russland. Zwei Dinge noch. Wir arbeiten auch daran, Schimpansen in den Orbit zu schicken. Und... ja. Ich schreibe regelmäßig E-Mail mit Patty Vermeer. Das wie Daniel. Geschichten aus der Umlaufbahn. Mr. Jones ist tot. Hörspiel von Michael Esser. Prologtext Timothy Leary. Es spielten Rent Reins, Lutz Mackenzie, Bettina Engelhardt, Katrin Heller, Siegfried W. Kernen, Wolf-Dietrich Sprenger. Ton und Technik Peter Nielsen und Uschi Berlin. Assistenz Elke Weber. Regie Holger Rink. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1999.